Töne tanzen wellenförmig, so auch die Lieder, die wir manchmal vielleicht schon beinahe zu gern und des schmierigen Pathos, ach, wir sind doch die vom Schicksal ganz zu Boden und noch fast tiefer geschlagenen, voll verkörpern wollen, sollen bis gefühlt müssen. Ja, egal ob himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Es sind die Kontraste, die Unterschiede, die unserem Leben Werte und Qualitäten verleihen, weil ohne Freud kein Leid. Indem nämlich die Bedeutung des einen nur Sinn macht durch das andere, während wir zwischen den Extremen der Pole oszillieren, etabliert sich die von uns hypergelobte Diversität. Wiederum im Gegensatz zu Schalenuniform. Just dadurch, dass gleichförmiges, immerwährendes, ununterbrochenes Glück letztlich am Ende der Annäherung zu einem bloßen Synonym für letale Langeweile werden würde. Und wir zumindest instinktiv, intuitiv, unbewusst Abstand davon nehmen. Der Weg der Mitte aber, on the other hand, beinhalte wohl stets das harmonische Vibrieren aller Seiten.